Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Frau Kessmann, schauen Sie einmal zu mir, bitte. Dankeschön. Februar dieses Jahres, Hannover, Sitz der evangelischen Kirche in Deutschland. Margot Käßmanns schwerer Gang vor die Kameras. Am vergangenen Samstag habe ich einen schweren Fehler gemacht, den ich zutiefst bereue. Auch wenn ich ihn bereue aber und mir alle Vorwürfe, die in dieser Situation berechtigterweise zu machen sind, gemacht habe, mir selbst, kann und will ich nicht darüber hinwegsehen, dass das Amt und meine Autorität als Landesbischöfin sowie als Ratsvorsitzende beschädigt sind. Viele hatten nicht glauben können, was die Morgenzeitungen einige Tage zuvor am Kiosk verkündet hatten. Deutschlands oberste Protestantin, EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann, hat in stark alkoholisiertem Zustand nachts eine rote Ampel überfahren. 1,54 Promille. Tausende von E-Mails und Briefen hatten Margot Käßmann danach erreicht. Menschen, die sie aufforderten, im Amt zu bleiben. Menschen, nicht nur evangelische, die seit Jahren ihre Hoffnungen auf die dynamische Bischöfin projizierten, ihre Hoffnungen auf eine jugendliche, weibliche, unverkrampfte, geradlinige Kirche der Zukunft. Und Margot Käßmann will geradlinig bleiben. Aber mir geht es neben dem Amt auch um Respekt und um Achtung vor mir selbst. Und um meine eigene Gradlinigkeit, die mir viel bedeutet. Hiermit erkläre ich, dass ich mit sofortiger Wirkung von allen meinen kirchlichen Ämtern zurücktrete. Ich bleibe Pastorin der Hannoverschen Landeskirche. Zu allerletzt, ich weiß aus vorangegangenen Krisen, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und für diese Glaubensüberzeugung bin ich auch heute dankbar. Das war's. Mehr als 10 Jahre Bischöfin in Hannover, der zahlenmäßig größten evangelischen Landeskirche in Deutschland. 4 Monate Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland. Mehr sind es nicht geworden. Das war's mit Margot Käßmann, einer Frau, die so ist, wie sich viele ihre evangelische Kirche wünschen. Und sie zeigt sogar noch mit diesem Rücktritt, dass die evangelische Kirche anders funktioniert als die katholische. Dass sie zum Beispiel nicht nur Frauen in alle Ämter lässt, sondern dass man bei den Protestanten von den Ämtern auch zurücktreten kann, selbstbestimmt, in Freiheit, aus Gewissensgründen. Ämter bedeuten nach evangelischem Verständnis auf Zeit verliehenes Vertrauen. Dazu gehört auch die Freiheit, Ämter zurückzufordern oder zurückzugeben und in die zweite Reihe zu treten. Die Freiheit einer Synode auch, ihre Freiheit, sich neu zu orientieren, einen neuen Bischof oder eine neue Bischöfin zu wählen. War es das wirklich mit Margot Käßmann? Von wegen. So einfach lassen die Protestanten im Land ihre Ex-Vorzeigebischöfe nicht gehen. Das Jahr 2010 war auch, oder gerade nach ihrem Rücktritt, für die evangelische Kirche in Deutschland ein Käßmann-Jahr. Nach ihrer Alkoholfahrt wollte sie um der Glaubwürdigkeit willen nicht mehr Bischöfin ihrer hannoverschen Landeskirche sein. Dafür ist sie, nun ja, eine Bischöfin der Herzen geworden. Sie verkörpert das, was sie auch ist. Ja, und diese Glaubwürdigkeit, die wir ja oft vermissen auch, die hat sie in der Person. Sie ist die Glaubwürdigkeit in Person. Sie ist auch nur Mensch, wie wir alle anderen auch. Sicherlich hat sie einen Fehler gemacht, aber das kann man ihr doch nicht hinterhertragen. Dafür bezahlt sie ja schließlich auch. München, dieses Jahr im Mai, ökumenischer Kirchentag. Die bekannteste Protestantin Deutschlands kehrt nach Monaten des Schweigens in die Öffentlichkeit zurück. Sie stellt ein Buch zum Gebet vor, in München in einer Buchhandlung. Und die Leute stehen Schlange, um sie zu sehen. Das Amen ist ein kräftiger Ansatz gegen den Zweifel. Weil wir können nicht so tun, als hätte ein Christ in seinem ganzen Leben, eine Christin niemals Zweifel. Und dass man sagt, ja, ich vertraue mich Gott an und gegen diesen allen Zweifel sage ich laut und kräftig Amen. So sei es. Da ist sie wieder, treffsicher. So dass sie auch das, was sie auf über 100 Seiten zum Thema Gebet niedergeschrieben hat, noch einmal in 2 Sätzen zusammenfassen kann. So einfach kann Theologie und Glaube sein. Dieses Gefühl hat sie in unzähligen Reden und Gottesdiensten vermittelt. Dafür wurde sie als Predigerin bewundert. Und plötzlich ist sie, man kann es nicht anders sagen, einer der großen Stars des 2. ökumenischen Kirchentags. Den 1. hat sie in Berlin mit ins Leben gerufen. 1993 hatte sie als erste Frau das Amt des Generalsekretärs des Kirchentages übernommen. Ein Heimspiel also. Sie weiß, wie das große Laientreffen funktioniert, dass hier unverblümt gesprochen, diskutiert und auch gebetet wird, ohne Ansehen von Amt und Würden. In ihren 10 Jahren als Bischöfin hat sie auf Kirchentagen immer wieder genau diesen unkomplizierten Ton getroffen und die Hallen gefüllt. 2010 ist es nicht anders. Und alle warten, so scheint es, darauf, dass sie ein Wort sagt, ein Wort über rote Ampeln. Wie wird die tiefgefallene Bischöfin damit umgehen? Gottes Bogen in den Wolken, das ist nicht die Verheißung eines wolkenfreien Himmels oder eines von Sorgen und Leid völlig unberührten Lebens. Da kann Depression den Himmel verdunkeln oder auch der Tod eines Menschen, der Verlust des Arbeitsplatzes, eine verlorene Liebe, eine rote Ampel. Aber mit der Zusage des Segens, dass wir diese Welt in Verantwortung gestalten dürfen, lässt es sich weiterleben und lässt es sich die nächsten Schritte wagen. Ich bin so ergriffen von ihr und ihrer Rede, weil sie uns ganz viel Hoffnung macht. Und sie hat selbst gefehlt und wir Menschen sind alle fehlbar. Und dass sie uns Hoffnung macht, dass wir wieder neu anfangen können. Margot Käßmann spricht während des Ökumenischen Kirchentags auch in der Münchner Frauenkirche. Eine geschiedene, zurückgetretene, evangelische Ex-Bischöfin spricht im katholischen Liebfrauendom. Das allein wäre schon spannend, aber dann lobt sie die Antibabypille, seitens der katholischen Kirche eher der Hölle zugeordnet, als Gottesgeschenk. Vor 50 Jahren wurde die sogenannte Pille eingeführt. Die Kirchen, sage ich bewusst, waren nicht begeistert. Das hatte etwas Anrüchiges für viele. Ich denke aber, wir können sie durchaus als Geschenk Gottes sehen. Denn da geht es um die Erhaltung von Leben, um Freiheit, um verantwortliche Elternschaft und für Frauen in der Tat um Sorge für das eigene Leben und das Leben der eigenen Kinder. Typisch Käßmann. Sie weiß, wie man Schlagzeilen macht und wie sie ihre Themen mit der Kraft ihrer ganzen Person setzt. Wie sie Kampagnen startet, sich in Szene setzt. Wozu auch eine ganze Portion Machtinstinkt gehört. So ist es, als sie dieses Jahr im Januar eine Afghanistan-Debatte anfacht, die auch die Bundesregierung beschäftigt, mit den knappen Worten: Nichts ist gut in Afghanistan. So ist es, als sie 2002 aus dem Ökumenischen Rat der Kirchen, dem Dachverband der evangelischen, anglikanischen und orthodoxen Kirchen, ausscheidet, weil sie das Ganze für eine Mogelpackung hält, wenn man nicht mal mehr gemeinsam mit den orthodoxen Kirchen Gottesdienste feiern will. So ist es, als sie 2007 offensiv ihre Scheidung verkündet. Schlagzeilen hat sie immer wieder gemacht, unter anderem einfach deshalb, weil sie eine Frau ist und, wohin sie auch kommt, eine der ersten Frauen in ihren Ämtern ist. Weil eine Frau in Spitzenpositionen in Kirchenkreisen immer noch etwas Besonderes ist, mit Blick auf die Ökumene sowieso. Die katholischen Bischöfe konnten mit ihrer Wahl zur EKD-Ratsvorsitzenden gut leben. Die russisch-orthodoxe Kirche hat sie als Gegenüber einfach abgelehnt. Sie ist auch ihrer eigenen Kirche mit ihrer schnellen, manchmal provokanten Art eine Zumutung gewesen. Das weiß sie. Und als sie bekannt gibt, sich scheiden lassen zu wollen, bleibt es eine Zeit lang unsicher, ob die Konservativeren unter den Evangelischen ihr das verzeihen werden. Doch so unkonventionell sie oft erscheint, das, was sie unter die Leute bringen will, das ist gut lutherisch. Es ist die Freiheit zu glauben, die Verantwortung des Einzelnen und auch die Liebe zu einer Gemeinschaft, die sich zu Jesus Christus bekennt. Glaube ohne Kirche, Spiritualität ohne Bibelkenntnisse, das kann sie sich nicht vorstellen. Ich respektiere Menschen, die sagen, ich habe mit Christsein nichts zu tun, ich habe mit Bibel, ich mache trotzdem religiöse Erfahrungen oder spirituelle Erfahrungen. Davor habe ich Respekt, aber wenn die Frage ist, was ist ein Christ, eine Christin? Dass die Liebe das Zentrum ist, ja, aber ich finde, für Christinnen und Christen gehört zum Glauben auch dazu, dass Jesus gelitten hat, gestorben ist. Ich möchte das nicht ausblenden, sondern dass das Kreuz und der Kreuzestod für uns theologisch und auch in unserer Spiritualität eine Bedeutung haben. Mir ist das ungeheuer wichtig, weil wir in einer Welt leben, die Leiden kennt. Und ich dadurch sagen kann, mein Gott kennt auch Leiden. Es gibt eine Auferstehung, an die ich glaube. Und all das kann ich nur glauben, weil ich es wahrgenommen habe von denen, die es weitergegeben haben. Margot Käßmann hat, solange sie in Amt und Würden war, stets öffentlich gelebt, sogar noch als sie 2006 an Brustkrebs erkrankte. Geboren ist sie in Marburg, studiert hat sie unter anderem in Tübingen, Bochum und Edinburgh. Mit ihrem damaligen Mann teilte sie sich zunächst eine Pfarrstelle und die Sorge um 4 gemeinsame Töchter. Alle sind mittlerweile erwachsen. Gerade Frauen hat sie Mut gemacht und will es weiter. Ich möchte den jungen Frauen Mut machen, es zu wagen, sich in verantwortungsvolle Positionen zu begeben, auch wenn sie wissen, dass sie entscheiden müssen und zu sagen, und das sagt der christliche Glaube ja sehr klar, wir machen Fehler. Der Mensch ist ein Wesen, das immer wieder scheitern wird und eben nicht perfekt ist. Und auch wenn du das von dir weißt, und da haben Frauen oft, auch die Jungen, noch dieses Understatement, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen kann, ich weiß nicht, ob ich das kann, dann als ältere Frauen zu sagen, nun los, traut euch das zu, macht mal, ihr werdet Fehler machen, ja, aber Männer in der Position würden sie auch machen. Von daher mal los. Also, los. Aber wohin? Bis Ende des Jahres lehrt Margot Käßmann an der Universität in Atlanta, der Stadt Martin Luther Kings, dessen Ideen und Kampf gegen Rassismus ihr einst ein wichtiger Anstoß dafür gewesen waren, Pfarrerin zu werden. Im kommenden Jahr hat sie dann für ein Jahr eine Gastprofessur an der Bochumer Universität mit den Schwerpunkten Ökumene und Sozialethik. Vor 3 Monaten, bevor sie sich nach Amerika verabschiedete, sagte sie in einem der wenigen Interviews, die sie gab, ihre Zukunft ist offen wie selten zuvor. Ja, in so einer Übergangsphase zu sein, ist gar nicht so einfach. Also ich komme dann zurück und habe ein Jahr in Bochum und weiß dann noch nicht, was da kommt. Also das für jemanden wie mich, die eigentlich immer alles gerne geordnet hat und gerne weiß, was kommt, eine neue Umbruchssituation. Und ich habe ja auch gesagt, am 52. Geburtstag bin ich aufgewacht und dachte, das ist jetzt schon eine spannende und unerwartete Erfahrung. Du weißt nicht, wo du arbeiten wirst, du weißt nicht, wo du leben wirst. Und du ziehst das erste Mal um, allein seit 30 Jahren. Ich bin 30 Jahre lang immer mit einem ganzen Tross Familie umgezogen. Wie auch immer es mit ihr weitergeht, eines ist den deutschen Protestanten mittlerweile klar geworden. Das war es noch lange nicht mit Margot Käßmann.